So good evening, everybody. Guten Abend, alle. Some good news for you. I don't think this is going to be so long tonight. Eine gute Nachricht für alle. Es wird heute Abend nicht sehr lang gehen. The bad news is, die schlechte ist folgende. I've said that before. Das habe ich schon früher mal gesagt. And gone really long. Und da ging es sehr lange. So we'll trust that prayer that Pastor Matt already gave, and we'll just dive right in. Also wir vertrauen auf das Gebet von Pastor Matt und fangen einfach gleich an. Last week on prayer. Letzte Woche ging es Gebet. Not the last one ever, but the last one in a series. Also nicht das letzte überhaupt, aber das letzte eben in einer Serie. I just want to share a couple stories. Ich möchte ein paar Geschichten mit euch teilen. From the Word. Aus dem Wort. And then we will try to put ourselves into those stories as much as possible and see what God wants to say to us tonight. Und dann werden wir versuchen, uns in diese Geschichten hineinzuversetzen, um zu sehen, was Gott zu uns heute sagen möchte. One of them is in Genesis 27, if you have your Bible. Eine davon ist in 1. Mose 21, wenn ihr eure Bibel mit habt. As you turn there, I will give a little bit of the background. Also während ihr dorthin blättert, möchte ich euch etwas Hintergrundinformation geben. You've heard about Jacob. Ihr habt von Jakob gehört. He was one of twins, right? Er war einer von zwei Zwillingen. And from his birth there was a prophecy or a promise of blessing in his life. Und von seiner Geburt an gab es ein Versprechen des Segens in seinem Leben. Although he was the younger of the brothers, obwohl er eben der jüngere war der beiden Zwillinge, he would actually become the greater. Wurde er dann zum Größeren. And the older would serve him. Und der Größere, der Ältere, musste ihm dienen. Sounds pretty clear. Das klingt ziemlich klar. That the younger would go above and would be served by the older, and that was Jacob. Aha. Also, ja, also dass der Jüngere eben über den Älteren sich erheben wird und der Ältere dem Jüngeren dienen würde. And that was Jacob. Das war Jakob. Now here's the problem. Jacob didn't get himself into that promise somehow. Aber das Problem lag daran, dass Jakob sich nicht wirklich auf dieses Versprechen eingelassen hat. Maybe there's 100 reasons why. We don't really know. Vielleicht gab es 100 Gründe, aber wir wissen keinen einzigen davon. But somehow he didn't find himself in that promise as though it were really his. Aber irgendwie sah er sich in dieser Verheißung nicht wirklich wieder. And that's where we find ourselves in chapter 27. Und da steigen wir eben jetzt ein in Kapitel 27. And his father, Isaac, is very old and is just about ready to bless, it seems, the older son. Und sein Vater, eben Isaac, der ist gerade dabei, den älteren der beiden zu segnen. And the mom comes up with an idea. Und die Mutter kommt da mit einem Vorschlag. Rebecca says, we need to get, Jacob, we need to dress you up so that you look like your brother. Und sie sagt, Jakob, wir müssen dich jetzt so verkleiden, dass du aussiehst wie dein Bruder. And your dad is waiting upon a special meal from the field. We will prepare that ourselves. Und dein Vater wartet auf ein besonderes Essen, ein Wild eben, das vom Feld kommt. Und wir werden etwas Ähnliches selbst zubereiten. And we're going to send you into the presence of your father. Und wir schicken dich jetzt hinein zu deinem Vater. To get the blessing that you deserve. Damit du den Segen bekommst, der dir ja wirklich zusteht. Now of course Jacob should have said, wait a second here, wait a second. Aber natürlich hätte Jakob da sagen sollen, Moment mal. I've already been promised it from God. Also mir ist es ja schon von Gott versprochen worden. Why don't we just wait on God? Wieso warten wir nicht einfach darauf, dass Why Gott don't we just pray and ask God to do what he already has said that he will do? Also warum beten wir nicht einfach dafür zu Gott, dass er das macht, was er schon versprochen hat? It sounds easy when we read it here, right? Und es klingt einfach, wenn wir es hier lesen. But I think we are in the same situation many times ourselves. Aber ich denke, wir sind oft in einer ähnlichen Situation. It doesn't seem so easy when it's happening to us. Es ist eben nicht so einfach, wenn es uns selbst passiert. The promise that God has given us. Das Versprechen, das Gott uns gegeben hat. Somehow it seems like something has gone wrong. Irgendwie scheint es, als ob da etwas schief gelaufen wäre. Maybe God has even forgotten. Vielleicht hat Gott das sogar vergessen. Or maybe I didn't do something that I should have done. What was it I was supposed to do? Oder vielleicht habe ich etwas versäumt zu tun. Was war das nochmal, was ich hätte tun sollen? How was I supposed to be? Wie hätte ich sein müssen? Who was I supposed to be? Und vor allem, wer hätte ich sein müssen? He's just about to give the blessing to the older brother. Er ist doch gerade dabei, den älteren Bruder zu segnen. And these thoughts come into our mind. Und diese Gedanken kommen in unser Gehirn. I think Gehirn. We can fit ourselves into this story very well. Und ich glaube, wir können uns in diese Geschichte sehr gut hineinversetzen. And think of the promises that God has given us. Und daran denken eben, welche Verheißungen Gott uns gegeben hat. And how often doubt starts to come in. und wie oft wir eben daran zweifeln. And then we start to put ourselves into crazy situations that we think are going to help God, but they don't. Und dann begeben wir uns in ganz komische Situationen, wo wir denken, die könnten uns jetzt weiterhelfen, aber sie tun es nicht. Because wirklich. If you think about this for a second, denn wenn ihr über das einen Moment there's nachdenkt, no way this is going to work. Gibt's hier eigentlich keine Möglichkeit, dass das hier klappen könnte. There's no way this can work. Also das gibt's nicht, dass das funktioniert. Right? I mean, what dad is going to be fooled by this charade? Also welcher Vater will sich auf so ein Schauspiel hier täuschen lassen? Animal wool and putting it on your arms to be your hair of your body. Also dieses Tierfell auf den Arm gewickelt, damit er glaubt, du hast einen behaarten Unterarm. And of course it doesn't work. Let's look at verse 18. Und natürlich funktioniert es nicht. Das schauen wir uns Vers 18 an. It says Jacob went into his father and said, "My father." Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, "Mein Vater." And the very first thing the father says is, "Here I am. Who are you, my son?" Und das erste, was ihm der Vater antwortet, ist, "Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn?" Probably from the very first moment, of course, he knows from the voice something's weird here. Who are you, my son? Also vom ersten Augenblick an denkt er sich schon, hier stimmt was nicht. Wer bist du? And what does Jacob say to his own father? Und was sagt Jakob seinem eigenen Vater? In verse 19, "I am Esau, your firstborn." In Vers 19, ich bin Esau, dein Erstgeborener. And I just want us to think about that somehow. Und ich möchte, dass wir kurz darüber nachdenken. Put ourselves into that situation. Uns in diese Situation hineinversetzen. Or use it in our own kind of in our own life. Somehow it fits for us. Oder in unserem eigenen Leben anwenden. Irgendwie passt das ja auch auf uns. How have we gone into the presence of God actually pretending to be someone we're not? Wie oft sind wir schon in die Gegenwart Gottes eingetreten und so, haben so getan, als wären wir jemand anderer? Against hope, also gegen die Hoffnung zu hoffen, that's gonna be the way to the blessing. Dass das irgendwie uns einen Segen bringen würde. I'm gonna act this way with God. Ich werde mich jetzt Gott gegenüber so benehmen. And it might have to do with acting more spiritual. Also vielleicht ich benehme mich jetzt einfach ein bisschen geistlicher. Acting like someone else in the church, oder like the pastor or someone that you admire. Oder ich benehme mich jetzt so wie der Pastor oder jemand anderen, den ihr bewundert. Sometimes have you heard yourself praying and you're thinking, who is that? Vielleicht habt ihr euch selbst schon mal beten gehört und habt euch gedacht, wer betet da eigentlich? That doesn't even sound like me. Das klingt ja nicht mal nach That's mir. Not honest. Das ist überhaupt nicht ehrlich. But I'm praying somehow this kind of pretend character. Aber ich bete irgendwie so wie in einem Rollenspiel. And if we continue here, verse 21, Isaac actually knows something is wrong. He says in verse 21, "Please come near that I may feel you, my son, to know whether you are really my son Esau or not." Also Isaac merkt hier scheinbar, dass irgendetwas faul ist und spricht: "Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht." And he recognizes in 22 the voice is Jacob's voice. Also in Vers 22 erkennt er dann, die Stimme gehört zu Jakob. In verse 24, "Are you really my son Esau?" Und in Vers 24 nochmal, "Bist du mein Sohn Esau?" And he answered. Und er antwortete. And I don't know how he did this. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. I don't know how we do this. Und ich weiß auch nicht, wie wir das machen. In the spiritual sense. Im geistlichen Sinn. I am. Ich bin's. I'm Esau. Ich bin Esau. I've convinced myself. Ich habe mich selbst überzeugt. That to get this blessing that you've promised. Dass um diesen Segen zu bekommen, den du mir versprochen hast. I have to be someone I'm not. Muss ich jemand sein, der ich eigentlich nicht bin. And that's where it gets really sad. Und da wird's eigentlich wirklich traurig. I just would encourage us tonight. Und ich möchte euch heute Abend ermutigen. Just be yourself. With dass God. Dass ihr selbst seid. He knows how to bless you. Er weiß, wie er euch segnen soll. He knows how he's made you. Er weiß, wie er euch geschaffen hat. And he knows what calling he's given you. Und er weiß auch, welche Berufung er euch gegeben hat. He knows where he wants to lead you. Und er weiß auch, wo er euch hinführen möchte. Just be yourself. Seid einfach ihr selbst. I'm actually saying this to myself and you're just welcome to listen right now. Also ich predige das eigentlich mir selbst und ihr seid eingeladen, dann mit zuzuhören. How many times do I just need to hear this again? Und wie oft brauche ich das selbst, muss mir das selber sagen. Mark, just be yourself. Mark, sei einfach du selbst. And we sang in one of the songs that we hear how he calls us by name, right? Und in einem der Lieder haben wir gesungen, dass er uns bei Namen ruft. We were singing that one day he's gonna call us by name. Eines Tages wird er uns mit unserem Namen rufen. And he's gonna use your name. Und er wird euren Namen verwenden. That you go by. Euren Vornamen. And I think he's going to give you a new name too, it says in Scripture, right? Und das heißt auch in der Schrift, dass ihr einen neuen Namen bekommen werdet. But with that name that you have now, aber mit diesem Namen, den ihr jetzt schon habt, he's wanting to say to you, I accept you. Möchte euch sagen, dass ich dich akzeptiere. You don't have to make something different of yourself. Du musst dich nicht zu jemand anderem machen. He wants us to draw near to him as our father. Er möchte, dass wir uns ihm nähern als Vater. How this grieved Isaac, right? Also, how much this would have grieved the father. Also, wie sehr hätte das den Vater betrübt? That his own son would have to act like someone else in his presence. Dass sein eigener Sohn sich in seiner Gegenwart wie jemand anderer benehmen muss. You know, I've told a story here before, so some of you have to hear it for the second time. Also, ich habe diese Geschichte vielleicht schon erzählt. Manche kennen sie schon. It concerns God is our Father. Aber es geht eben darum, dass Gott unser Vater ist. And just being in His presence. Und dass wir einfach in seiner Gegenwart and coming sind. Close into His presence. Dass wir nahe kommen in seiner Gegenwart. And really being sure that He's looking at us with eyes of love. Und wir sicher sein können, dass er uns mit Augen der Liebe ansieht. I picked up one of my boys one time. Ich habe einen meiner Söhne aufgehoben. And he was talking about something. We were just talking back and forth. Und er hat über irgendwas gesprochen und wir haben uns so unterhalten. But he's just really close to my face and he's telling me some kind of a story. Aber er war eben ganz nah bei meinem Gesicht und hat mir irgendeine Geschichte erzählt. But right in the middle of the story he stopped. Aber genau in der Mitte dieser Geschichte hat er aufgehört. And he said, Daddy, I see me in your eyes. Und hat ihm gesagt, Daddy, ich sehe mich in deinen Augen. He was so close. Er war so nahe. That my eyes were reflecting his own image. Dass mein Auge sein Gesicht gespiegelt hat. And that distracted him. Und das hat ihn abgelenkt. From telling the rest of his story. Den Rest der Geschichte zu erzählen. Because he could see himself in my eyes. He was that close. Weil er sich eben selbst in meinen Augen sehen konnte. So nahe war er. If we're far away from God, we won't recognize that. Also ich denke, wenn wir von Gott weit weg sind, werden wir das nicht erkennen. Now it's always true. Es ist zwar immer wahr. I just don't think we will recognize it if we're so far away. We won't be able to discern that. Aber wir werden das nicht erkennen können, wenn wir weit weg sind von Gott. It requires getting close. Es braucht eben diese Nähe zu Gott. Close enough. So nahe. That when you look in his eyes, it's actually they're just reflecting what he's looking at. Dass man in seinen eigenen Augen, in seinen Augen sieht, was er sieht. Daddy, I see me in your eyes. Vater, ich sehe mich in deinen Augen. When we go into our prayer time, and we're going to start there. Wenn wir in die Gebetszeit gehen, möchten wir genau da anfangen. Just let that sink in. Daddy, I see me in your eyes. Diesen Gedanken, Daddy, ich sehe mich in deinen Augen. And whatever your name is, just kind of let your imagination hear God saying your name. Und was immer dein Name sein mag, stell dir einfach vor, dass Gott deinen Namen ausspricht. Now, Jacob kind of got the blessing that day, right? Jakob hat auf eine bestimmte Art und Weise diesen Segen bekommen an jenem Tag. Isaac got fooled enough to go ahead and give the blessing. Isaac hat sich also so weit täuschen lassen, dass er den Segen tatsächlich aussprach. Didn't really get the blessing from God. Aber den Segen von Gott hat er nicht wirklich bekommen. He was on the run for about 20 years. Er war ungefähr 20 Jahre danach auf der Flucht. Do you realize he never saw his mom again from the time he left home? Und habt ihr gewusst, dass er niemals seine Mutter mehr sah von dem Augenblick, als er sein Elternhaus verließ? The two people that came up with this plan. Diese zwei, die mit diesem genialen Plan hatten. They never saw each other face to face again. Sie haben sich nie wieder von Angesicht zu Angesicht gesehen. But God still had something he wanted to do with Jacob in chapter 32. Aber Gott hatte immer noch etwas mit Jakob vor in Kapitel 32. This is the famous story of where Jacob wrestles with the man all night. Das ist die berühmte Geschichte, wo Jakob mit diesem Mann die ganze Nacht hindurch ringt. And they're wrestling in verse 26 of chapter 32. Und sie kämpfen so und dann Vers 26 Kapitel 32. Jacob still feels the need for blessing. Jakob spürt also immer noch dieses Verlangen nach einem Segen. He says, "I will not let you go unless you bless me." Und er sagt eben, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Vers 27 im Deutschen. Okay, and then the man who we understand to be the Son of God in a pre-incarnate state. Und dann dieser Mann, den wir eben als Sohn Gottes verstehen. He said to him, "What is your name?" Und er sagte zu ihm, wie heißt du? That was the work that God wanted to do with Jacob. Das war das Werk, das Gott mit Jakob tun wollte. For all those long years. All diese langen Jahre. And he did so many different things over 20 years. He gained a large family. Und er hat so viele verschiedene Dinge gemacht in diesen 20 Jahren. Er hat eine große Familie bekommen. So many possessions. Sehr viel Güter. In that sense, God blessed him. Und in diesem Sinn hat ihn also Gott wirklich gesegnet. But the true blessing was yet to come in this moment. Aber der wahre Segen kam eben erst jetzt in diesem Moment. Where God brought him all the way back to that beginning point of blessing. wo Gott ihn ganz an den Anfangspunkt des Segens wieder zurückbrachte. And Jacob is wrestling for that blessing all night long. Und Jakob hat die ganze Nacht über die, um diesen Segen gerungen. And then at the end, the Son of God says, "What is your name?" Und am Ende sagt eben der Sohn Gottes, wie heißt du? Who are you? Wer bist du? And just the one answer, he says, Jacob. Und da gibt es nur eine Antwort. Er antwortete, Jakob. That's the big climax of the story for Jacob's life. Und das ist der Höhepunkt der Geschichte in Jakobs Finally Leben. Free in God's presence to say, I'm Jacob. Endlich ist er frei in der Gegenwart Gottes. Er kann sagen, ich bin Jakob. And I've done 100 wrong things, und ich habe 100 Dinge falsch gemacht. But I'm Jacob. Aber ich bin Jakob. And the only way to blessing is to accept that I'm Jacob. Und der einzige Weg zum Segen ist es zu akzeptieren, dass ich Jakob bin. And then wait upon you, God, to bless me. Und dann eben auf dich warten, Gott, dass du mich segnest. And it's no different from any one of us. Und es geht keinem von uns hier anders. We're to learn from this story. Aus dieser Geschichte sollen wir lernen. That the blessing comes when we just say I'm Mark or whoever you are. Dass der Segen dann kommt, wenn wir uns einfach zurücklehnen und sagen, ich bin Mark oder wer immer ihr auch seid. And I just wait on you, God, to fulfill what you want to do with Mark. Und ich warte einfach darauf, dass du das vollbringst, was du mit Mark machen möchtest. A second story is in the New Testament in the Gospel of Mark. Eine zweite Geschichte gibt es auch im Neuen Testament im Markus Evangelium. Chapter 9. Kapitel 9. And this story can be kind of complicated at times. We're going to pick it up at verse 14. Diese Geschichte kann manchmal kompliziert klingen. Wir steigen in Vers 14 ein. I don't want to get carried away. Sometimes I have to talk about all the different parts of the story, so I'll try not to do that. Also ich versuche jetzt nicht die einzelnen Teile der Geschichte dazu erzählen. Ich versuche mich da einzugrenzen. I call this the story of the nine disciples. Aber ich nenne das die Geschichte der neun Jünger. You've probably never heard it called that. Wahrscheinlich habt ihr noch nie diese Bezeichnung that's gehört. That's how I see it. Aber so sehe ich das. The first part of chapter 9 is where the Lord Jesus takes onto the mountain, takes with him Peter, James and John. Der erste Teil des 9. Kapitels geht eben darum, wo Jesus Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg mitnimmt. And then he is what we call transfigured. Und dann wird er verklärt. But we come into verse 14. Und dann aber in Vers 14. And he's starting to come back down the mountain again with these three. Kommt er den Berg hinunter mit diesen drei Jüngern. But there was a reason that the nine didn't go up on the mountain. Es gibt aber einen Grund, warum die anderen neun nicht mit hinaufgingen auf den Berg. And it's not explicitly stated. Das wird nicht ausdrücklich erwähnt. But I think it's clearly implied. Aber ich glaube, die Geschichte impliziert das. That the nine had become disconnected from the Lord. Dass die neun anderen sich vom Herrn irgendwie entfernt haben. And that's pretty bad. Und das ist ziemlich schlimm. But it's worse than that. Aber schlimmer als das. They were disconnected and didn't know it. Sie waren nicht in Verbindung mit dem Herrn und wussten das gar nicht. And once again, I think we fit into this story pretty well. Und nochmal denke ich eben, dass wir sehr gut in diese Geschichte hineinpassen. How many times have I been disconnected from the Lord? Wie oft war ich außer Kontakt mit dem Herrn? And not even know it. Und hab's nicht mal gemerkt. Just continuing on. Machte einfach weiter. Somehow going on naturally. Irgendwie auf eine natürliche Art und Weise habe ich weitergemacht. Not aware of the fact that I am now separated from the life-giving vine. I'm just a branch. War mir gar nicht bewusst, dass ich von diesem lebensspendenden Weinstock getrennt war, dass ich. So I think the Lord clearly took three with him up on the mountain. Also ich glaube, der Herr hat bewusst drei mit ihm auf den Berg hinaufgenommen. And wanted to give the other nine a lesson. Um den anderen neun eine Lektion zu erteilen. Now picture them first of all as they're separated from the Lord, physically disconnected. Also stellt euch das mal bildlich vor. Die neun sind eben also physisch vom Herrn getrennt. What do you think they were saying to each other about the other three? Was denkt ihr, haben sie über die anderen drei gesagt? You know, they were indignant another time when something similar happened. Also die waren schon unwillig, als zu einer anderen Zeit was Ähnliches passierte. I could picture very easily that they're saying things like, "Why did they get to go?" Now, who are they anyway? Ich kann mir leicht vorstellen, dass sie gesagt haben, wer sind die überhaupt? Wieso dürfen die mitgehen? What's with James and John and Peter? Was ist das jetzt hier mit Jakobus und Petrus und Johannes? Isn't it so natural to think we're as good as they are? Also ist es nicht sehr natürlich zu sagen, ich bin doch genauso gut wie die? Playing favorites? Wieso spielt der Herr da, ich habe meine Lieblinge? He's not playing favorites. Also er hat keine Lieblinge. He's teaching. Sondern er lehrt etwas. He's revealing. Er öffnet die Augen. You nine, ihr Neuen, are disconnected. Ihr seid nicht in Verbindung. And you don't know it. Und ihr wisst es gar nicht. I'm going to help you know it. Und ich helfe euch, dass ihr das realisiert. And this is the story as we come into it in verse 14. Und in Vers 14. Jesus came down with his disciples, and there was a great big crowd. I'm going to do a lot of paraphrasing. Ja, also Jesus kommt herunter mit diesen Jüngern, und es ist eine große Menge da. And they were arguing with the scribes. Und dass sie argumentierten gerade, stritten mit den Schriftgelehrten. That is so indicative. That is so much of a sign for us. Aha, das ist also so typisch für uns. They were arguing. Sie haben argumentiert, gestritten. When you have no power from within, wenn du keine Kraft von innen heraus hast, just bring the words. Dann verwende einfach nur Worte. The Lord, of course, der Herr, didn't argue, hat nicht diskutiert. And we learn in the epistles that the man of God is not to argue and to quarrel. Und in den Briefen kommt immer wieder vor, dass ein Mann eine Frau Gottes nicht streiten soll. It's something that comes up several times as the leaders of the church are teaching others in the church. Das kommt mehrmals vor, an Stellen, wo eben die Ältesten der Gemeinde die Gemeinde lehren. Don't quarrel. Habt keine Streitgespräche. Don't argue. Argumentiert nicht. Don't get into foolish controversies. Habt nicht so törichte Streitfragen. But when there's no power, aber wenn es keine Kraft gibt, there come words. Dann kommen einfach nur noch Worte. And this is what we have with the nine right now. Und das passiert mit den neun anderen Jüngern. The situation was that a man brought his son to them for healing. Die Situation war folgende: Ein Mann brachte seinen Sohn, um dass mit er geheilt würde. And they couldn't heal. Und sie konnten ihn nicht heilen. And of course the scribes loved that. Und das war den Schriftgelehrten natürlich ein gefundenes Fressen. And so comes arguing. Und jetzt fingen sie zum Streiten an. And you wonder what they were arguing about, right? Und man fragt sich, worüber sie eigentlich stritten. I mean, I guess they could have just said very humbly. Wahrscheinlich haben sie hätten auch sehr demütig einfach sagen können. I mean, yeah, they could have said, I don't know what's happened here, we can't do it. So, wir wissen jetzt auch nicht, was hier los ist, wir können das halt nicht. But they were arguing. Aber sie haben angefangen zu streiten. Maybe they were saying, we've done it before. Vielleicht haben sie gesagt, ja, wir haben das früher schon mal gemacht. And the Lord chose us, not you. Und der Herr hat uns auserwählt und nicht euch. And we know the Lord closely. We walk with him. Wir kennen den Herrn sehr gut, also wir wandeln sehr nahe mit ihm. But just bringing words, aber nur Worte hervorzubringen, leading to argument, die dann zu Streitgesprächen führen, because down deep, they had lost connection with the Lord himself. Weil sie eben tief drinnen diese Verbindung zum Herrn verloren haben. And the lack of power showed that. Und dass sie das nicht konnten, also dieses Fehlen von Kraft, hat das gezeigt. And so when the Lord hears the situation, we'll look at the end of verse 18 says the disciples could not cast out the demon. Also in Vers 18 steht einfach, die Jünger konnten den Dämon nicht austreiben. And in verse 19, und Vers 19, the Lord does a diagnosis so quickly. Macht der Herr so eine Art Diagnose. And I think this is important to understand the very end of the story, which we're going to come to. Und ich glaube, das ist wichtig, eben das am Ende der Geschichte zu verstehen. In other words, it's not going to be difficult. Es wird nicht schwer sein. It's very simple. Es ist sehr einfach. Certainly for the Lord it's very simple. Zumindest für den Herrn ist es sehr einfach. Faithless. That's the answer. Ungläubig. Faithless generation. Ungläubiges Geschlecht. And what faithless means here is just disconnected. It's that simple. Und ungläubig heißt einfach nur losgelöst von Gott. Disconnected disciples. Unplugged. That'll work. I think people all know unplugged. Unplugged. Disconnected. Losgelöst, ja. Faithless. Ungläubig. And for the Lord, it's not a complex situation. Also für den Herrn ist es keine schwierige, komplexe Situation. Also ich denke, es fängt da an, wo wir uns dann Gedanken machen, Dämonen, wie treibt man sie genau aus? Because in some translations at the end the Lord says this only comes out through prayer and fasting. Denn am Schluss sagt der Herr, diese Art von Dämonen geht nur durch Gebet und Fasten auszutreiben. And most the one I'm reading just says this doesn't come out except by prayer. Und meine Übersetzung sagt, es geht eben nur durch Gebet. But somehow people take this and start to make it very complicated. Aber manche Leute nehmen diesen Text her und machen das Ganze sehr kompliziert. But I don't think it's complicated at all. Aber ich glaube, es ist überhaupt nicht kompliziert. The Lord is saying faithless. Denn der Herr sagt eben da in Vers 19, ungläubig. You're disconnected. Du bist losgelöst. And his answer is prayer. Und seine Antwort darauf ist Gebet. You've forgotten prayer, you guys. Ihr habt vergessen zu beten. Prayer means connected with me. Gebet heißt, sich mit mir zu verbinden. Prayer means recognizing your need and your powerlessness. Gebet heißt, sein Bedürfnis zu erkennen und seine Kraftlosigkeit. And you didn't do that during this attempt. Und das habt ihr nicht getan, als ihr das versucht habt. And I mean, can you imagine what they were trying to do with this poor kid for who knows how long? Könnt ihr euch vorstellen, was sie alles mit diesem armen Jungen aufgeführt haben? Ich weiß nicht, wie lange. Matthew steps up. Matthäus tritt als erster hervor. Be healed. Sei geheilt. And nothing happens, und nichts passiert. And Thomas says, Matthew, come on. Und dann sagt Thomas immer, Matthäus, bitte. Step aside. Geh mal ein bisschen auf die Seite. I've done this before. Ich habe das schon früher mal gemacht. Come out of him, you evil. Fahr aus ihm, du Böser. And no result. Und es passiert nichts. And nothing. Gar nichts. Because it's faithless. Weil es ohne Glauben and, geschieht. And they're just going through some kind of habit that they've had in the past. Und sie ziehen da einfach nur so eine Gewohnheit durch. And by the way, they've done this. Und sie haben das vorher schon getan. You know, they've experienced this. Sie haben das schon erlebt. And so one disciple after the next steps up. Also ein Jünger nach dem anderen tritt an. And more and more like confusion is setting in. Und es wird immer mehr Verwirrung macht sich da breit. What did I say that one time in Cana? Was habe ich damals in Cana verwendet? Was waren die Worte? Did I ask the demon his name first? Habe ich den Dämon zuerst nach seinem Namen gefragt? To gain authority over him? Um ihm Autorität über ihn zu haben. And another disciple says, you didn't ask him who his boss is. That's the problem. Und der andere Jünger hat vielleicht gesagt, du hast nicht gefragt, wer der Dämon über ihm ist. You didn't das war das figure Problem. Out the hierarchy. Du hast die Hierarchie nicht ganz verstanden. You're just talking to the peon, the low-level employee here. You need to talk to the head man. Du sprichst jetzt nur zu dem kleinen Mitarbeiter hier. Du musst zum very complicated. Sprechen. Also sie machen es sehr kompliziert. And that's what faithlessness does with our prayers. Und das ist das, was Unglaube mit unserem Gebet macht. We're reaching back into the past to some kind of form of godliness. Wir greifen zurück in die Vergangenheit nach irgendeiner Form von Gottseligkeit. Bringing it into the present. Bringen sie in die Gegenwart and then trying to use that for the situation. Und versuchen, diese Form für die Situation anzuwenden. And the Lord says it's not going to work. Und der Herr sagt, das funktioniert aber nicht. Because it's faithless. Weil es eben ohne Glauben ist. It's not connected with me any longer. Es ist nicht mit mir in Verbindung. And therefore there's no power. Und daher ist auch keine Kraft da. So, a sad thing about that whole story is the poor kid. Also das Traurige an der Geschichte ist dieser arme Junge. And I've been in situations before where different Christians are like gathering around someone to heal them or something. Und ich war schon in Situationen, wo sich mehrere Christen da um eine Person herumgeschart haben. Feeling so sorry for the person that's getting prayed for. Und mir hat diese Person so leid getan, für die da gebetet wurde. And so this poor dad. Also dieser arme Vater auch in dieser Geschichte und der arme Junge. But there's good news in that part of the story too. Aber es gibt auch eine gute Nachricht in dieser Geschichte. The Lord arrives in time. Der Herr kommt zur rechten Zeit. There was faith in the dad. Und es war Glaube im Vater. I don't think we're looking at him when Jesus says faithless. Also ich glaube nicht, dass Jesus ihn meint, wenn er ungläubiges Geschlecht sagt. He came with faith. Denn er kam ja mit Glauben. And yeah, he was going through a hard time for an hour or two. Und wahrscheinlich hat er ein oder zwei Stunden lang eine schwere Zeit durchgemacht. But the Lord arrives in time. Aber der Herr kam eben zur rechten Zeit. I think it's a cool picture. The Lord's up on the mountain. Und ich finde das ein sehr schönes Bild, dass der Herr oben am Berg war. And the man is coming with faith to the disciples and there's no result. Und dieser Mann kommt mit seinem Jungen im Glauben zu den Jüngern und es gibt aber keine Lösung. But he doesn't go home. Er geht aber jetzt nicht nach Hause ohne Hoffnung. He doesn't go home with a demon-possessed kid. Er geht auch nicht nach Hause mit einem Jungen, der noch immer von einem Dämon besessen ist. The Lord arrives in time. Der Herr kommt zur rechten Zeit. It's always that way. Und es ist immer so. Maybe not as soon as we wanted, vielleicht nicht genau zu dem Zeitpunkt, wo wir das wollen, time. Aber er kommt zur rechten Zeit. And he asks what the situation is. Und er fragt, was ist hier los? And he starts to learn that it's been happening a long time to this poor boy. Und er hört eben, dass es schon längere Zeit mit dem Jungen so geht. And anyway, you know the famous phrase there where the Lord says to him, all things are possible for one who believes. Und dann eben diese bekannte Aussage, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Your situation isn't hopeless. Deine Situation ist nicht hoffnungslos. Just believe. Glaube. And then he gives the classic answer that millions, I think, throughout the centuries of Christian practice also have taken this. Ich glaube, er gibt eben diese Antwort, die schon Millionen von Christen immer wieder verwendet and haben. We want to use it again tonight. Und wir wollen das heute auch verwenden. I do believe. Ich glaube. Help my unbelief, you hilf meinem Unglauben. I believe, ich glaube. But I know it's not somehow perfect, complete. Aber ich weiß, dieser Glaube ist nicht vollkommen. Help my unbelief. Hilf also auch meinem Unglauben. And I hope that phrase alone keeps us from this strange doctrine of expecting everyone to be healed through a prayer of faith. Und ich glaube, diese Aussage hilft uns, diese eigenartige Lehre, dass jeder durch Gebet geheilt werden kann, zu widersprechen. Because, first of all, we have examples in the scripture where people weren't healed. Denn erstens, es gibt Belege in der Schrift, wo Leute nicht geheilt wurden. A specific answer from God was, you won't be healed. Eine ganz konkrete Antwort war eben, du wirst nicht geheilt werden. For Paul, für Paulus and zumindest. For the Lord Jesus in Gethsemane, und auch if we call that healing. Und auch für Jesus in Gethsemane, wenn man das eine Heilung nennen but kann. But when people are being told, the reason you're not being healed is because you don't have enough faith. I hate that phrase. Aber wenn Leute sagen, du wirst nicht geheilt, du wirst nicht gesund, weil du nicht genug Glauben hast, also ich hasse das. It's not biblical. Das ist nicht biblisch. If you ever hear that happen again anywhere, wenn ihr das irgendwo mal hört, irgendwo, stand up, dann steht einfach take auf, authority as a believer, nehmt als Autorität, go to this passage, geht zu dieser Stelle hier, and say, why don't we say to this dear one, have them just repeat this, I believe, help my unbelief. Und warum sagen wir dieser Person nicht dann einfach, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Don't tell the person you didn't have enough faith, that's why you didn't get healed. Tell them to use this. Sag der Person nicht, sie hatte nicht genug Glauben, sondern sag ihr eben diesen Vers. So let's move on to the end though, at verse 28. Und am Ende der Geschichte, Vers 28. We can now call them the nine clueless disciples. Können wir sie jetzt die neun ahnungslosen Jünger nennen? Because when they entered the house, the disciples asked him privately, why couldn't we cast it out? Als sie eben zu Hause ankamen, fragten sie ihn, warum konnten wir ihn nicht austreiben? I still don't get it. Also wir verstehen es immer noch nicht. Okay, Lord, now privately, seriously. Jetzt mal im Privaten unter uns. Why couldn't we cast it out? Wieso hat es nicht funktioniert? And that's why I think we take this ending phrase from Jesus with a little bit of sarcasm. Und darum können wir diese Schlussaussage Jesu mit ein bisschen Sarkasmus auch sehen. And the Lord just says, this kind doesn't come out except by prayer. Diese Art kann doch nichts ausfahren als durch Beten. Try prayer next time. Versucht mal zu beten das nächste Mal. And of course, what he means is not prayer like we're starting to pray, but he means connection. Also er meint es nicht beten, dass wir jetzt wie wild beten müssen, sondern einfach diese Verbindung. Because he didn't even pray. Weil er hat auch nicht gebetet in right? dieser Geschichte. Get connected, disciples. This kind doesn't come out any other way. Tretet in Verbindung, Jünger, denn diese Art lässt sich nicht anders austreiben. So I think it's a little sarcastic. Also ich glaube, diese Aussage ist ein bisschen sarkastisch. But of course, the Lord doesn't stay sarcastic. I mean, and he teaches. Aber natürlich, der Herr bleibt nicht sarkastisch, sondern er lehrt etwas. This was a huge teaching moment for the nine. Und das war ein großer Moment der Lehre für die neun Jünger. To get connected. In Verbindung zu treten. And to see their need. Ihr Bedürfnis zu sehen. And that's what we're going to look at when we pray also. We're going to have some verses from Ephesians on the screen when we go into our small group prayer time. Und wenn wir unsere Kleingruppengebetszeit haben, werden wir auch ein paar Verse auf dem Beamer haben aus dem Epheserbrief. And we're going to intercede for one another that we will get revelation. Und wir werden einer für den anderen eintreten, und zwar dafür, dass wir eine Offenbarung haben, eyes will be opened up, dass unsere Augen geöffnet werden, that we will, have a better insight into our own hope and inheritance, dass wir einen besseren Einblick haben in unsere Hoffnung und in unser Erbe, and a better understanding of the great power that is available for those who believe. Und auch ein besseres Verständnis von dieser riesigen Kraft, die für all die da ist, die glauben. So we're going to just use those two avenues of prayer. Also diese zwei Aspekte des Gebets wollen wir verwenden. So just to repeat it, that in one sense we're going into his presence as his child by name. Also wir gehen ins Gebet als sein Kind, das einen Namen hat. And we're going in asking him to get us connected and to get us aware of our own need for connection. Und wir gehen auch ins Gebet, damit er uns bewusst macht, wie sehr wir das Gebet und diese Verbindung brauchen. Let's just honestly go to the Lord and say, yeah, I think I need that, Lord. I need to see you better. Sagen wir ihm einfach, ich brauche das, Herr. Ich brauche das, dass ich dich klarer sehen kann. I am a creature of habit and I am so natural that I get attached to the forms of prayer and I get disconnected from you. Ich bin so ein Gewohnheitstier und ich klammere mich so an die Form des Gebetes, aber ich brauche eben diese wirkliche Beziehung, diese Verbindung zu dir. All right, we'll just close briefly in prayer. Und damit wollen wir im Gebet abschließen. Lord Jesus Christ, we give you honor and praise. Herr Jesus Christus, wir geben dir Ehre und preisen dich. That through you has been opened up to us a way of prayer. Dass durch dich ein Weg des Gebets freigemacht wurde. That we can go into the throne of the Father and be known by name. Dass wir zum Thron des Vaters gehen können und mit Namen erkannt werden. With all of our weaknesses, with all of our limitations. Mit all unseren Schwächen und all unseren Begrenzungen. But we want to intercede for one another tonight that we would get revelation. Wir wollen heute füreinander Fürbitte leisten, dass wir eine Offenbarung von dir bekommen. Revelation of our own position in Christ. Eine Offenbarung darüber, wie unsere Position vor dir in Christus ist. Revelation of the power, Lord God, that you have made available to us, your people. Eine Offenbarung der Kraft, die du, Herr, für uns, dein Volk, bereithältst. Just touch the need of our hearts tonight, Lord God. Rühr du die Nöte unseres Herzens an, Herr. In Jesus' name we pray this. In Jesu Namen beten wir das. Amen.